Liebe Grüße, dein Coco. Ein Kinderhörspiel von Rudolf Herfurtner. Regie Götz Fritsch. Musik Thomas Kohlwein. Klingt aber nicht wie Coco. Doch. Sag schön, Coco. Coco, sag schön. Siehst du, er kann's. Nein, ich seh's nicht. Aber ich höre es. Dein blöder Vanzitisch hat Coco gesagt. Du bist selber blöd, Elisabeth. Bin ich gar nicht. Aber dein Vanzitisch ist blöd. Der kann ja nur nicht mal seinen Namen aussprechen. Kann er doch. Gell, Coco, das kannst du. Du bist bloß neidisch, weil Coco mir gehört und nicht dir. Da hast du es gehört? Kuckuck, Kuckuck kann er. Sonst nichts. Ein Vogel, der Kuckuck, Kuckuck sagt? Ist ganz schön komisch. Jeder hört, dass das Koko heißt. Nur meine blöde Kuckuck, kleine Kuckuck, Schwester Kuckuck, Elisabeth Kuckuck, nicht. Kuckuck, Kuckuck. Von mir soll es halt Kuckuck heißen. Nämlich, wenn er Kuckuck sagen würde, man Kuckuck, dann wäre das ja noch schwieriger. Kuckuck, weil Kuckuck, Kuckuck wäre Kuckuck, ja praktisch Kuckuck, eine Fremdsprache für Kuckuck. Kuckuck. Hier ist wohl Kuckuck. Wieder mal die große Geschwisterliebe ausgebrochen. Kiki sagt, dass ich blöd bin, Papa. Weil sie sagt, mein Kuckuck kann nicht sprechen. Sag ich gar nicht. Bloß Kuckuck kann er nicht. Kann er eben doch. Eben nicht. Schluss jetzt. Eben doch. Eben nicht. Schluss eben doch. Jetzt. Eben nicht. Ruhe. Schluss mit der ewigen Streiterei. Wie es hier wieder ausschaut bei euch. Wir räumen schon auf. Eine Luft ist das hier zum Ersticken. Der Käfig muss sauber gemacht werden. Ja, Papa. Ja, wie oft muss ich das noch sagen? Sonst kriegt der Vogel die Milben. Ich mach's ja. Ja, und wann? Gleich. Ich helf dir, Kiki. Ich lass schon mal Kuckuck raus, dass wir den Käfig sauber machen können. Komm, Kuckuck, ja, komm. Ich mach mal das Fenster auf. Ja, so ist besser. Papa, der Coco! Der Coco, Papa! Coco! Coco! Coco! Komm her! Bleib da, Coco! Nicht raus! Fenster, Papa! Mein Gott, der Vogel. So jetzt auch nicht sein musst. Ja, ich weiß. Es tut mir auch schrecklich leid. Kiki, Elisabeth, komm doch rein. Nützt doch nichts, wenn er die ganze Zeit auf dem Balkon steht. Coco! Können wir denn gar nichts mehr machen, Papa? Tja, was sollen wir denn noch machen, Elisabeth? Wir haben in allen Hinterhöfen der Umgebung nach ihm gesucht. Auf der Straße, drüben im Park. Coco! Wieso musstest du auch das Fenster aufmachen? Mein Gott, ja. Ich weiß es ja auch nicht. Da kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. Ja, weil du immer mit deinem Kopf woanders bist. Ach, Kiki, komm doch jetzt rein. Ich meine, dauernd ich sehe ihn, dass er da irgendwo sitzt in der Birke. In der Birke im Hof würde man ihn sehen, Kiki. Das hellgrüne Laub und der gelbe Koko, wie eine zitronengelbe Blüte wäre das. Das würde man sehen, Kiki. Lass mich in Ruhe. Und was machen wir jetzt? Tja, Suchbriefe. Ja, wir schreiben Suchbriefe. Mindestens 50. Gelber Vanzitisch entflogen. Hört auf den Namen Coco. Und die kleben wir überall hin. An alle Häuser und Bäume und Laternenmasten. Komm, Kiki, das machen wir. Der fliegt jetzt da draußen irgendwo rum. In der Stadt. Und hat Hunger und vielleicht hat er auch Angst. Warum fliegt er denn weg? Naja, vielleicht fliegt er ja irgendwem zu, wenn er Hunger hat. Und die geben ihn dann nicht mehr her. Oder Tierfänger. Ach Quatsch, Tierfänger fangen Katzen und Hunde, aber keine Wellensittiche. Was meinst du, Kiki? Sollen wir einen neuen Vogel kaufen? Nein, ich will keinen anderen Vogel. Ich will meinen Coco wieder. Den kann man nicht ersetzen. Kein anderer ist so lieb und so nett. Und klug. Er konnte sogar Fremdsprachen. Stimmt's, Kiki? Ja, genau. Ich glaub schon, dass er wiederkommt. Ich auch. Und wenn man einen neuen Vogel kauft, dann glaubt man, dass er nie wiederkommt. Ja, da habt ihr recht. Und vielleicht ist er ja schon wieder da, wenn ich zurückkomme. Wie lange musst du denn wegfahren, Papa? 8 Tage. Ausgerechnet jetzt. Komm, Kiki, lass den Kopf nicht hängen. Soll ich dir was mitbringen? Ich brauche nichts und ich will auch nichts, außer meinem Coco. Aber mir kannst du was mitbringen, Papa. Ich brauch schon was. Kiki, du hast Post. Von wem denn? Hier, ist ein Brief für dich. Von Papa, oder? Da steht kein Absender drauf, nur Storch. Ist das einer aus deiner Klasse, Kiki? Ich kenne keinen Storch. Mach doch einfach auf und lies vor. Nein, das ist mein Brief. Ach komm, lies vor. Mach auf, ja? Nein. Du bist blöd. Jetzt lass sie doch, Elisabeth. Ich krieg nie Post. Das ist mein Brief. Vielleicht darfst du ihn lesen. Aber noch nicht jetzt. Die ist gemein, Mama. Du bist so gemein. Jetzt komm, Elisabeth. Wir lassen Kiki allein. Kannst mir beim Pfannkuchenbacken helfen. Komm. Aber nachher darf ich ihn lesen. Ja, das sehen wir dann schon. Jetzt komm. Ich will ihn aber auch lesen. Ja. Liebe Kirsten, ich weiß, dass du sehr traurig bist. Du hast deinen kleinen Freund verloren. Da muss man lange weinen. Wer schreibt denn da? Dein Storch. Komisch. So eine komische Schrift. Liebe Kirsten, ich weiß, dass du sehr traurig bist. Du hast deinen kleinen Freund verloren. Da muss man lange weinen und man will sich auch gar nicht trösten lassen. Du hoffst natürlich, dass dein Koko wieder zurückkommt. Aber wahrscheinlich kommt er nicht zurück. Er ist nämlich schon weit weg. Eine Zeit lang hat er hier bei mir gerastet. Dann ist er weitergeflogen. Ich bin ein Storch. Hoch auf dem Kirchendach sitze ich in meinem Storchennest und brüte mein Ei aus. Manchmal stehe ich auf und strecke die Beine ein bisschen. Dann setze ich mich wieder hin. Und genau in diesem Augenblick muss dein Koko hier vorbeigekommen sein. Er landete zwischen meinen Beinen auf meinem Ei. Ich hatte es gar nicht gemerkt und setzte mich wieder hin. Koko war so erschöpft, dass er in der dunklen, weichen Wärme sofort einschlief. Aber irgendwann wachte er wieder auf und regte sich. Nanu, dachte ich, schlüpft schon mein Störchlein? Also stand ich auf. Und da saß er, kugelrund aufgeplustert und gelb wie ein Sommerapfel. Und dann erzählte er. Hey Mensch! Schau ja gar nicht, bloß mein Asterix-Heft. Das ist doch gar nicht hier im Wohnzimmer, drüben im Kinderzimmer. Nein, ich hab's hier liegen lassen. Ist aber nicht da, jetzt geh wieder raus. Hast du ihn schon gelesen? Nein. Was steht denn drin? Wenn ich ihn noch nicht gelesen habe. Er ist doch von Papa, oder? Nein, jetzt geh wieder raus. Mama, die soll gehen. Elisabeth, jetzt komm! Gleich! Von wem ist er denn dann? Von niemand. Hau jetzt ab. Elisabeth! Blöder Brief. Und dann erzählte er, was er erlebt hatte. Erst erzählte er von dir. Er hätte es gut gehabt bei dir, sagt er. Aber es war auch immer eine Sehnsucht in ihm. Er träumte von einem Land, wo es keinen Käfig gibt. Und dieses Land war weit und warm und voller Wellensittiche. Da wollte er hin. Denn er wollte nicht alleine sein. Er wollte einer sein unter vielen. Und als sein Vater das Fenster aufmachte, flog er hinaus, um dieses Land zu suchen. Draußen war nicht das Land der Wellensittiche. Koko merkte es gleich. Er flog hierhin und dahin. Aber überall waren nur Hausdächer und Straßen und Autos und Menschen. Nirgendwo waren Wellensittiche. Er sah überhaupt keine Vögel. Also flog er weiter. Über den Fluss flog er. Da war ein Wäldchen. In diesem Wäldchen wollte Koko rasten. Er ließ sich auf einem Zweig nieder. Sein Herz klopfte. Sein Atem ging schnell. Er war noch nie so lange geflogen. Er sah sich um. Es war ein mächtiger Baum. Er hatte eine dicke, borkige Rinde und Blätter, die ein bisschen aussahen wie große grüne Federn. Manche Zweige hatten Dornen. Sahen so die Bäume im Land der Wellensittiche aus? Es war ein Vogelbaum, das erkannte Koko. Überall gab es Kotspuren an den Zweigen. Es mussten viele Vögel sein, die auf diesem Baum lebten oder gelebt hatten, aber waren es Wellensittiche? Hatte er den Ort schon gefunden, wo er einer unter vielen sein konnte? Dann hörte er die Vögel. Mensch, Elisabeth, was willst du denn schon wieder? Ich will den Brief geben. Komm, gib ihn her. Na los, komm schon. Hör auf! Bitte, ich bin deine kleine Schwester. Nein, nicht ins Bad. Du schließt doch immer ab. Nein. Aha, hier kannst du dich rein. Mach auf. Nein, verschwinde. Ich weiß, warum. Dann ist es ja gut. Ja, ich weiß genau, warum. Weil er von deinem Verliebten ist. Du spinnst. Ha, hab ich's erraten. Stimmt's? Ist ein Liebesbrief. Hör auf zu spinnen. Das weiß ich genau. Kiki hat einen Liebesbrief. Kiki hat einen Liebesbrief. Ja, genau. Du bist gemein. Wo war ich denn? Mächtiger Baum. Viele Vögel. Waren es Wellensittiche? Ja, hier war ich. Dann hörte er die Vögel und einen Augenblick später fielen sie mit Geschrei und Gechilp in ihren Baum ein. Viele grau-braune Vögel waren es. Koko hatte schon solche Vögel gesehen. Manchmal waren sie vor seinem Fenster herumgeschwirrt. Koko hatte sie beneidet. Er wäre zu gern mit ihnen geflogen. Sie zankten sich um die besten Plätze auf den Zweigen. Sie drängelten und schubsten sich. Es war genug Platz für alle, aber offenbar war der schönste Platz immer genau da, wo schon der andere saß. Den fremden gelben Koko schien in dem Gewiesel und Gewusel keiner bemerkt zu haben. Dann nahm er all seinen Mut zusammen und rief: Hallo hier, ich bin Koko. Einen Augenblick hörte das Gechilper auf. Doch dann brach das Schreien und Schimpfen nur umso lauter los. Und dann traf Koko der erste Schnabelhieb. Koko erschrak und rückte zur Seite. Da hackte von der anderen Seite einer nach ihm. Er hackte nicht zum Spaß, er wollte Koko wehtun. Dann flatterte ihm einer auf den Rücken und zwickte ihn ins Genick. Koko schrie auf und schlug mit den Flügeln. Gleich schrie auch der ganze Schwarm empört und flatterte durcheinander. Gelb, schrien sie. Gelb, wieso gelb? Gelb ist falsch. Gelb ist hässlich, hol's der Sperber. Weg mit Gelb. Weg, weg, weg mit dem. Sie schrien und schwirrten um Koko herum und hackten nach ihm. Und sie gaben nicht eher Ruhe, bis Koko davonflog. Sie jagten ihn aus dem Park und über den Fluss und hinaus über die Felder. Koko flog und flog. Er wagte nicht zu landen. Auch als die Spatzen endlich von ihm abgelassen hatten und umgekehrt waren. Und so kam er bis zum nächsten Dorf und landete schließlich in meinem Nest. Was willst du jetzt machen, fragte ich ihn, als er alles erzählt hatte. Ich habe Hunger, sagte er. Willst du bei uns bleiben? Aber bei uns gibt's nur Frösche. Nein, sagte er, ich fliege weiter, bis ich das Land finde, wo ich einer unter vielen sein kann. Wenn du kannst, dann schick Kiki Kirsten einen Brief und erzähl ihr alles. Das mache ich, sagte ich. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich grüße dich schön herzlich. Wie es weitergeht, weiß vielleicht ein anderer. Dein Storch. Das gibt's doch nicht. Dein Storch. Ein Storch und Briefe schreiben. Das kann's doch gar nicht geben. Grüße dich schön herzlich. Wer schreibt denn sowas? Der Storch jedenfalls nicht. Aber alles kann doch stimmen. Könnte doch alles sein. Die Spatzen. Sowas Gemeines. Hast du ihn jetzt gelesen? Ja. Jetzt zeigst du ihn mir. Jetzt noch nicht. Warum denn? Ist was mit Koko, oder? Ja, irgendwie. Weißt du was, Kiki? Ich wüsste jetzt gern, wo unser Koko ist. Ja, ich auch. Glaubst du eigentlich, dass er noch lebt? Warum sollte er denn nicht mehr leben? Natürlich lebt er noch. Weil die Theresa in meiner Klasse sagt, dass Wellensittiche gar nicht leben können bei uns. Wieso sollen sie denn nicht leben können? Sie sagt, entweder erfrieren sie, ist doch Sommer, oder sie verhungern, weil sie nicht wissen, wie das geht, das Futter selber suchen. Das glaube ich nicht. Koko ist doch nicht dumm. Das ist doch angeboren, dass die Körner suchen. Und dann sagt Theresa noch, wegen der anderen Vögel, dass die fremde Vögel nicht wollen. Wenn einer anders ausschaut als sie, das wollen sie nicht. Wer will die Theresa denn das alles wissen? Die hat ein Buch gelesen, sagt sie. Und wenn zum Beispiel ein gelber Vogel unter lauter Grauen ist, dann picken sie den raus und verjagen ihn. Und wenn schon, dann kann er ja vielleicht woanders hinfliegen. Ja, ich würde einfach woanders hinfliegen, wo lauter gelbe Vögel wohnen. Da ist es sowieso viel schöner. Bist du fertig, Elisabeth? Ja, ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Und die Karotten? Hä, die sind für die Hasen. Ja, und ich bin wieder der Hase, was? Du könntest ruhig mal ein bisschen Gemüse essen. Dürfen wir aufstehen? Ah, gut. Hören wir Kassette, Kiki? Nein, hat Papa schon angerufen? Nee, der ist bestimmt noch nicht dazu gekommen. 4 Tage weg, da könnte er ruhig mal anrufen. Ja, der ruft sich ja bald an, wenn er Zeit hat. Komm, Kiki, hören wir halt Kassette. Von mir aus. Kiki, hilf mir noch eben Tisch abräumen, komm. Immer ich. Ja, kannst ruhig mal helfen, ich überfordere euch schon nicht. Elisabeth muss nie. Jetzt lass doch mal und hilf mir, geht doch schnell. Ich suche schon mal die Kassette raus, ja? Meinetwegen. Einen geriebenen Käse im Kühlschrank. Aber das nächste Mal muss sie ja aufräumen. Ich muss immer ihr Zeug wegräumen. Jetzt sei doch mal friedlich. Mensch, Vorsicht, der Soßenlöffel tropft auf den Teppich. Ich wollte doch nur, dass Elisabeth rausgeht. Hier, ist wieder ein Brief für dich. Was? Zeig her. Von wem? Wieder vom Storch. Ich weiß nicht. Weißt du wirklich nicht, von wem die Briefe sind? Keine Ahnung, wie soll ich denn das wissen? Diesmal steht gar kein Absender drauf. Hier. Willst du wissen, was drin steht, Mama? Nö. Sind doch deine Briefe. Ich zeig dir meine ja auch nicht. Später vielleicht. Bisschen schmutzig. Als ob ihn der Briefträger hat fallen lassen. Oder jemand mit schmutzigen Pfoten hat ihn geschrieben. Hm? Ich lass dich allein. Ja. Liebe Kiko, oder Koki, oder weiß der Kuckuck, wie du heißt. Jedenfalls war hier so ein komischer Vogel. Kuckuck hieß er, glaube ich. Ich hab's nicht richtig verstanden. Oder heißt du Kuckuck? Egal. Jedenfalls soll ich dir schreiben, dass es ihm gut geht. Er ist noch nicht im Land der schnellen Fittiche. Oder wie das heißt. Er sagt, du weißt schon, wie das heißt. Jedenfalls ist der Vogel hier durchs Dachgebälk in meine Scheune geplumpst. Ich wohne in einer Scheune und er fiel mir darunter in meiner Höhle. Mit meiner Familie wohne ich da. Schöner Bau, weich und warm und alles. Jedenfalls will ich mir gerade ein paar Körner vom Kornspeicher holen, da plumpst dieser Vogel ins Stroh. Ich laut gepiepst vor Schreck und weg. Aber ich sehe auch gleich, dass das kein Uhu ist oder sowas. Er probiert ein paar Körner. Die Körner schmecken ihm. Mir auch, das kann ich dir sagen. Warum meinst du, dass ich hier wohne? Jedenfalls frisst er sich satt und ich habe genug Zeit, den komischen Vogel anzuschauen. Komisch. Der geborene Schnabel. Ob das praktisch ist? Gelb ist er wie ein Rapsfeld, wenn du das kennst. Und gefährlich ist er auch nicht. Da kenne ich mich aus. Jedenfalls will ich gerade was sagen zu dem rapsgelben Flattermann. Da kommt der Kater. Hallo? Ja, Sie auch hallo. Hallo, Papa. Hallo, Kiki. Wie geht's euch denn? Ist es gut? Ist es Koko? Psst, spinnst du? Ha, Elisabeth ist auch da. Ist es für mich? Uns geht's gut, Papa. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Es ist Papa. Ja, sei still. Sei doch mal still. Hallo, Papa. Hallo, Elisabeth. Hör auf, jetzt hab ich den Hörer. Ich telefoniere jetzt. Elisabeth, jetzt lass doch erst mal Kirsten. Es ist Papa. Ja. Gibt's irgendwas Neues? Nein, nichts Neues. Kiki hat einen Brief gekriegt. Sei still. Mama, die soll still sein. Elisabeth, hör auf. Wieso? Von ihrem Herz allerliebsten. Mensch, Elisabeth, manchmal bist du ein richtiges Biest. Weißt du das? Warum denn? Du hast einen Brief gekriegt, Kiki? Was denn für einen Brief? Ich weiß auch nicht. Irgendwie merkwürdig. Was ist denn so merkwürdig? Weil ich nicht weiß, von wem Papa, der... Papa, ist der Brief von dir? Ach Mist, jetzt ist unterbrochen worden. Na typisch, hat wieder zu wenig Kleingeld, immer das Gleiche. Tja, kann man nichts machen. Hey, Kiki, was hast du da? Hast du schon wieder einen neuen Brief? Nein, Mensch, hör auf. Doch, ich hab's gesehen. Du versteckst ihn. Das ist ein neuer Brief. Mama, die hat schon wieder einen neuen Mann, Brief. Elisabeth, jetzt lass doch die Kiki in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt aufs Klo. Nein, Kiki, nicht aufs Klo. Bist gemein. Nein, warte. Nein. Haha, kannst nicht hier rein. Du bist so gemein. Mach auf. Ich höre dich nicht. Du bist blöd. Du bist sicher. Ich höre dich nicht. Das läuft so laut. Rapsfeld, rapsgelber Flattermann, da kommt der Kater. Ja, hier war ich. Der Kater kommt immer mal vorbei, um nachzuschauen, ob was los ist in der Scheune. Ich kenne den. Tut immer ganz cool. Und dann? Haps. Du weißt schon. Jedenfalls sehe ich, dass der Kater den komischen Vogel sieht. Aber der komische Vogel sieht den Kater nicht. Der Kater duckt sich, das sehe ich. Oh weh, denke ich, den kriegt er. Der passt ja gar nicht auf. So rapsgelb wie der ist, muss er doch besser aufpassen. Ich bin nicht sehr mutig, aber ich mag den Kater nicht. Da habe ich den rapsgelben Träumer gerettet. Hingerast, am Flügel gepackt, weggeschleppt. Der Kater war schon gesprungen, wir unter ihm durch und ab in meinen Bau. Er hat gerade so reingepasst, dein Kuckuck. Meine Kinder haben nicht schlecht gestaunt, als ich mit dem gelben Ding im Nest erschien. Ist das eine Lampe, Papa? Riefen sie. Naja, eine Lampe wäre manchmal nicht schlecht da unten. Aber wir Mäuse brauchen das nicht. Ein Vogel schon. Ein Vogel liebt die Sonne und den weiten Himmel über sich. In einem dunklen Mäuseloch geht er rein. Also haben wir ihm nochmal was aus unserem Körnervorrat gegeben. Und dann habe ich ihn rausgebracht durch die Hintertür, damit ihn der Kater nicht doch noch erwischt. Sagt er, vielen Dank und schreib ihr einen Brief. Und viel Glück und immer ein Nest voller kleiner Mäuse. Und er fliegt davon, weiß nicht wohin. Das weiß vielleicht ein anderer. Jedenfalls das war's, liebe Kiko oder Cookie oder wie du heißt. Herzlich, deine Maus. Theresa sagt, es ist gut, dass der Kuckuck weggeflogen ist. Ganz weit. Warum? Weil es so regnet? Der kann sich doch unterstellen. Nein, weil wenn er hier gestorben wäre, sagt die Theresa, dann hättest du ihn nicht begraben dürfen. Hör auf mit deiner blöden Theresa. Kuckuck ist doch nicht gestorben. Aber wenn er gestorben wäre, hättest du ihn nicht begraben dürfen, weil man Leichen nicht einfach so eingraben darf. Die werden nämlich giftig und versauen den Boden. Aber doch nicht so ein kleiner Vogel. Ich würde ihn ein Grab machen, mit Blumen drauf und ein Kreuz. Der Theresa, ihre Cousine, hat eine Wüstenrennmaus eingegraben. Und die Katze hat sie wieder ausgegraben. Und? War sie giftig? Die Katze hat sie nicht gefressen. Ich würde einen Grabstein machen, einen Stein drauflegen, mit Aufschrift. Der Regen hat die ganzen Suchbriefe aufgeweicht, gell? Jetzt kann man sie nicht mehr lesen. Meinst du, Coco kommt noch mal wieder? Wer weiß, wo der jetzt ist. Aber tot ist er nicht, das glaube ich nicht. Weißt du, Die Theresa sagt immer solche Sachen mit Tod und so und Sterben. Kerstin? Ja? Kommst du mal? Ja, was ist denn? Liebe Kerstin, schreiben soll ich. Einen Brief schreiben. Ich einen Brief, du lieber Himmel. Ich bin ein Schwan. Und ich soll dir schreiben, dass dein Koko weitergeflogen ist ins Land der Wellensittiche. Ich bin kein großer Briefschreiber. Ich erzähle es so, wie Koko es mir erzählt hat. Von der Maus flog Koko weg. Hoch hinauf flog er und immer nach Süden. Er sah die Sonne. Wo die Sonne am Mittag ist, da ist Süden. Da flog er hin. Manchmal ruhte er sich aus, aber er setzte sich nie mehr auf einen Vogelbaum. Du weißt schon, warum. So kam er gut voran. Er fand auch manchmal ein paar Körner. Da hatte er was zu fressen und er dachte an seine Sehnsucht. Irgendwann werde ich im Land der Wellensittiche ankommen, dachte er. Da wird es warm sein. Und da werden viele andere Wellensittiche sein. Und da werde ich einer unter vielen sein. Ein Land voller Freunde. So flog er und war ganz zuversichtlich. Aber dann ging die Sonne weg. Wolken kamen, Wind kam, Regen kam. Mir macht Regen nichts aus, aber Koko war kein guter Regenflieger. Regen in den Augen, Regen im Gefieder. Kalt und nass und alles wurde ganz schwer. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir das mal vor, Kiki. Stell dir vor, du wärst der kleine Vogel. Er ist so nass, dass er bald nicht mehr fliegen kann. Das merkt er. Er landet in einem Gebüsch. Das Gebüsch ist nicht sehr wasserdicht. Der Regen geht durch. Das Land ist weit. Nichts als dieses Gebüsch sieht Koko. Er flattert zu Boden. Läuft ein Stück, flattert auf. So schwer sind die nassen Flügel. Er findet einen Graben. Da gibt es eine trockene Stelle. Ausgegraben unter einem Grasbüschel. Ein Stück Holz liegt da. Koko hüpft darauf. Er plustert sich auf und schläft ein. Es regnet lange Zeit und hört nicht auf. Koko wacht auf, weil er friert. Da ist der Graben nicht mehr trocken. Regen von oben und Wasser von unten. Der Graben füllt sich jetzt schnell. Der Graben wird ein Wasserlauf. Das Wasser rüttelt an dem Holz, auf dem Koko sitzt. Das Wasser reißt das Holz fort. Koko friert und hat Angst. Er müsste davonfliegen, aber er ist so nass. Und er war so erschrocken, als sein Sitz plötzlich fortgerissen wurde. Er wagt nicht zu fliegen. Vor lauter Schreck hat er vergessen, dass er ein Vogel ist. Er denkt, wenn ich das Holz verlasse, falle ich ins Wasser. So bleibt er auf dem Holzstück sitzen. Koko auf dem Floß. Manchmal bleibt das Floß an einem Stein hängen, manchmal an einer Wurzel. Dann wackelt das Floß und droht umzukippen. Koko muss sich festkrallen. Einmal will er auf einen Stein hinüberhüpfen, an dem das Floß hängen geblieben ist. Aber ehe er wirklich springt, hat das Wasser das Floß schon weitergerissen. Und dann kann Koko nicht mehr springen. Der Graben ist zu Ende. Er mündet in einen Bach. Der Bach ist richtig breit, für einen wie Koko riesenbreit. Und schnell ist der Bach. Das Floß mit Koko hüpft wie ein Korken über die Wellen. Der Bach reißt ihn fort, den Korken. Fort und fort reißt ihn der Bach. Und kümmert sich nicht um den kleinen, nassen Vogel, der auf dem Korken reitet. Und was denkt Koko? Er denkt nichts mehr. Er hält sich nur fest. Das ist schwer genug. Der Bach rauscht. Das Rauschen macht müde. Bloß jetzt nicht einschlafen. Koko. Aber das Rauschen ist so gleichmäßig. Rauschen. Rauschen. Rausche. Rausche. Rausch. Rausch. Koko, halt, wach auf, hörst du nicht? Er hört das Rauschen. Es wird lauter, allmählich wird es viel lauter. Das ist nicht mehr nur der Bach in seinem Bachbett, das ist wildes Wasser, tobendes Wasser. Koko kann es nicht wissen. Es ist ein Wasserfall. Der Bach fällt über eine Stufe. 5 Meter tief fällt der Bach. Das Wasser schießt über die Kante und fällt 5 Meter tief in ein kochendes Loch. Natürlich kocht das Wasser da unten nicht, aber es sieht so aus. Und egal, ob es kocht oder nicht, wenn Coco auf seinem Korkenfloß da hinunterfällt, und er wird da hinunterfallen, denn wer soll die rasende Flussfahrt aufhalten? Das Floß schießt auf die Kante zu. Das Floß schießt über die Kante hinaus. Es fliegt einen Augenblick durch die Luft. Weiter hinaus als das Wasser fliegt es, das Floß mit dem kleinen Vogel drauf. Jetzt lässt Coco das Holzstück los. Jetzt, wo er durch die Luft fliegt, erinnert er sich, dass er ein Vogel ist. Das Holzstück fällt hinunter. Coco breitet die Flügel aus, aber er kann nicht fliegen. Er ist nass und steif und er kann nicht fliegen. Jetzt sterbe ich, denkt er. Ja, so hat er es mir dann erzählt. Er hat wirklich gedacht, jetzt sterbe ich. Kannst du dir das vorstellen, Kiki? Aber da hörte er einen merkwürdigen Gesang über dem tobenden Wasserfall. Tief und weich und schwingend. Und dann sah er die großen weißen Wesen. Ich schreibe es jetzt so, wie er es mir erzählt hat. Große weiße Wesen sah er, die so merkwürdig sangen. Eines dieser Wesen flog plötzlich unter ihm. Coco landete auf seinem Rücken, wie in einer weichen Wolke. Die Wolke war weich und warm und trug ihn fort. Das ist ein Engel, dachte Coco. Und dann wurde er ohnmächtig. War natürlich kein Engel, war ich. Auch keine Wolke, bloß ich. Wir flogen da vorbei zufällig. Und da ist er auf mich draufgefallen wie eine reife Pflaume. Wir haben auch nicht gesungen. Gibt ja Leute, die sagen, der Schwan singt, bevor er stirbt. Nur ja, ich weiß nicht, ich bin noch putzmunter und ich hab nicht gesungen. Aber unsere Schwingen machen so einen singenden Ton. Vielleicht hat Coco den gehört. Er saß dann lange in meinem Rückenflaum, bis er warm und trocken war. Dann hat er mir alles erzählt. Und ich hab dir alles geschrieben. Und dann ist er weitergeflogen. Dein Schwan. Jetzt iss mal auf, das bisschen, Elisabeth. Kann aber nicht mehr. Ach, du kannst schon noch, du willst bloß nicht. Jetzt ist der Coco schon eine Woche weg. Der ist bestimmt irgendwem zugeflogen und der hat unsere Suchbriefe vielleicht nicht gesehen. Der Regen hat alle zerfetzt und der Wind. Tja. Keine Ahnung, wie weit so ein Wellensittich fliegt. Vielleicht bis zum nächsten Ort. Oder bis in den Himmel. Glaubst du, es gibt einen Himmel nur für Wellensittiche, Mama? Ja, warum nicht? Für jeden gibt es einen. Wahrscheinlich. Die Theresa sagt, der Katzenhimmel ist voller Mäuse. Und der Wellensittich-Himmel voller Hirsekolben. Naja, wer weiß, vielleicht muss man ja gar nicht essen im Himmel. Das ist gut, dann gibt es auf jeden Fall keinen Spinat. Ich glaube, ein Wellensittich-Himmel ist wie ein großer Käfig. Riesengroß, dass man den Käfig gar nicht mehr merkt. Wie ein Schloss so groß. Ja, da kann man drin rumgehen und rumfliegen und alles machen, was man will. Den ganzen Tag. Ich kann leider nicht den ganzen Tag machen, was ich will. Also, seid ihr fertig? Ja, ich bin total fertig. Gut, dann helft mir mal eben die Sachen wegstellen. Oh, Elisabeth, pass auf mit dem Glas. Post gab's keine, oder Mama? Oh Gott, ja, doch. Für mich oder bloß schon wieder für die? Für uns alle. Eine Karte von Papa. Lass sehen, ich möchte... Also gut, hier, komm, Elisabeth, lies vor. Was ist denn drauf? Lass doch erst mal das Bild sehen. Ein Regenschirm, bloß ein großer Regenschirm. Naja, Papa hat seinen Schirm vergessen. Jetzt lies mal, Elisabeth. Ich kann doch gar nicht richtig lesen. Kann ich eben schon. Dann lies doch endlich. Wenn du nicht still bist. Also Schluss jetzt, Elisabeth, komm. Hallo, ihr Lieben. Ihr Lieben. Den Schirm... hätte ich gut brauchen können. Können. Hoffentlich seid ihr nicht davon... davon geschwommen. Geschwommen. Mir geht es sonst sehr gut. Sei doch mal leiser. Sei du doch leise. Hoffentlich geht's euch auch gut. Leise, ich will ihn lesen. Und küsse euch sehr. Seid friedlich, Mädels. Bis bald, Papa. Bis bald, Papa. Na, bravo. Siehst du, ich hab's lesen können. Bäh. Aber wie? Ihr sollt friedlich sein, hat der Papa geschrieben. Hm? Kiki, für dich ist auch wieder ein Brief gekommen. Den muss sie mir jetzt aber zeigen, Mama. Nee, das muss sie gar nicht. Ein Brief ist nämlich was Persönliches, das geht niemand sonst was an. Und ich find's auch nicht gut, dass ich Kiki im Klo einsperren muss, damit sie in Ruhe ihre Briefe lesen kann. Sie könnte doch wenigstens mal sagen, von wem die Briefe sind. Ist doch kein Absender drauf, siehste? Dann wird der, der den Brief geschrieben hat, eben nicht wollen, dass man ihn kennt. Mhm. Ich würde sowieso nicht wissen. Na also, dann gehen wir zwei jetzt ins Kinderzimmer und spielen was zusammen. Komm her. Hallo. Liebe Kiki, ich bin angekommen. Ich bin im Land der Wellensittiche. Warm ist es hier und weites Grasland. Das Gras ist voller herrlicher Samenkörner, ein einziges Festmahl. Wir fliegen den ganzen Tag herum und schwatzen und spielen. Koko? Ich bin einer von vielen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Koko? Koko? Koko? Wir werden uns nie wiedersehen, das ist traurig. Ich bin glücklich und traurig zugleich. Ich bin durch Wasser, Erde und Luft gereist. Einmal habe ich gedacht, ich sterbe. Und der Abschied von dir ist ja wie ein kleiner Tod. Ich will dir sagen, wie es mir geht jetzt gerade. Ich sitze auf einem Eukalyptuszweig. Rechts von mir sitzt ein blauer Wellensittich, neben dem noch ein blauer und dann ein weißer und ein grüner. Und immer so weiter, bis der Zweig zu Ende ist. Kuckuck. Der Blaue macht ein Nickerchen. Er sitzt ganz nah bei mir. Unsere Flügel berühren sich. Kuckuck. Und links von mir sitzt ein gelb-grünes Wellensittich-Mädchen. Sie krault mich mit dem Schnabel im Nackengefieder. Du hast das auch manchmal gemacht, Kiki. Das war schön. Aber ich muss dir sagen, so ein Menschenfinger ist nichts im Vergleich mit dem Schnabel eines gelb-grünen Wellensittich-Mädchens. Und jetzt muss ich Schluss machen. Ich glaube, sie will auch ein bisschen gekrault werden. Koko. Liebe Grüße, dein Koko. PS? Und wenn du jetzt ein bisschen weinen musst, dann weine ein bisschen. Vielleicht merkst du, dass das Weinen gar nicht immer so furchtbar ist, sondern manchmal sogar ein bisschen angenehm. Hast du mir was mitgebracht? Das ist meine Elisabeth. Jetzt lass den Papa doch erstmal nach Hause kommen. Grüß dich. Hallo. Hast du mir jetzt was mitgebracht oder nicht? Nein, junge Dame, ich muss erstmal mein Zeug abstellen. Papa, Koko ist nicht wiedergekommen. Mhm. Komm mal her, meine Kiki. Bist du immer noch böse? Lass dich mal drücken. Papa. Sind die Mitbringsel da in der Tüte, Papa? Jetzt wart doch mal. Ja, das kleine rote Päckchen ist für dich. Und das größere mit dem Blumenpapier? Das ist für Kiki. Hier, Kiki, das ist für dich. Ich pack meins gleich aus. Oh, das ist ja Gold. Ein Klumpen Gold. Da bin ich ja mal gespannt, was ich kriege. Das ist ein Stein, Elisabeth. Pyrit. Sieht bloß aus wie Gold. Katzengold heißt der auch. Ist für deine Steinesammlung. Toll, Papa, danke. Den hat die Theresa noch nicht. Die wird ganz schön neidisch sein. Und du, Kiki? Hast du auch schon aufgemacht? Hm, danke, Papa. Was hast denn du? Eine Schachtel. Mhm, mit lauter Wellensittichen drauf. Ist da ein neuer Wellensittich drin? Nein, wir haben doch gesagt, wir wollen keinen, weil man Koko nicht ersetzen kann. Einfach eine Schachtel. Zum Reintun für alles Mögliche. Briefe oder Postkarten. Mhm. Von deinem Verliebten zum Beispiel. Da kannst du gleich die Briefe von deinem Verliebten reintun. Oder von Koko. Vielleicht schreibt er ja mal, wie es ihm geht. Der Koko? Der kann doch nicht schreiben. Was weißt denn du, warum der nicht? Vielleicht kann er das ja sogar sehr gut. Quatsch, kann er nicht. Kann er eben doch. Kann er nicht. Kann er doch. Schön. Eben nicht. Kann er Schön. Doch. Kann er eben nicht. Ihr streitet. Nein, doch. Ich sehe, es geht euch gut. Liebe Grüße, dein Coco. Ein Kinderhörspiel von Rudolf Herfurtner. Die Rollen und ihre Darsteller. Vater Thomas Thieme. Mutter Ulrike Bliefert. Kiki Saskia Buggert. Elisabeth Laura Marino. Ton und Technik Helmut Becker und Gerlind Raue. Aufnahmeleiter Christoph Müller. Musik Thomas Kohlwein. Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk 1995.